Ja, was ist partizipative Forschung? Partizipative Forschung unterscheidet sich sehr stark von herkömmlichen Forschungsansätzen, in dem die klassische Trennung zwischen Forschenden und Beforschten aufgehoben wird. Der Begriff bezeichnet eine Reihe von partnerschaftlichen Forschungsansätzen bzw. einen Forschungsstil. Und dabei setzt sich die Forschung explizit zum Ziel, die sozialen Bedingungen, die sie erforscht, im gemeinsamen Prozess in hilfreicher Weise zu verändern. Heller von Unger, eine führende partizipative Forscherin, beschreibt dies folgendermaßen: Ziel ist es, soziale Wirklichkeit zu verstehen und zu verändern. Dabei werden zum einen gesellschaftliche AkteurInnen als Co-Forschende beteiligt und zum anderen dient die Maßnahme dem Empowerment eben dieser beteiligten AkteurInnen. Die Grundidee ist, den Forschungsteilnehmenden durch Teilhabe bzw. Mitbestimmung an der Forschung mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Und in diesem Sinne ist partizipative Forschung einerseits kontinuierlich, aber andererseits sehr flexibel, da sie auf die Veränderungen während des Forschungsprozesses reagieren muss. Also ihr merkt, das ist ein Konzept, was sich grundlegend von dem unterscheidet, was ihr sonst an Methoden in der Psychologie gelernt habt, weil eben ganz andere Grundsätze angewendet werden. Also ein völlig anderes Denken. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus und gehe nochmal in die Geschichte zurück. Und zwar die ersten partizipativen Forschungsansätze wurden in den 1940er Jahren in den USA entwickelt, und zwar von Kurt Lewin. Der war Sozialpsychologe und Gestaltpsychologe und ist vor den Nazis aus Deutschland geflohen, wie viele Psychologen und Psychologinnen damals. Und er machte unter dem Namen Action Research Feldexperimente beispielsweise zu Demokratisierungsprozessen oder zu Gruppenbeziehungen. Kurt Lewin hat die Feldtheorie entwickelt und er hat beispielsweise auch sehr viel Grundlagenforschung gemacht zu Selbsthilfegruppen. Ähnliche Forschungsmethoden entstanden in Deutschland ab den 1960er Jahren, und zwar unter dem Namen Aktionsforschung. Damals, also die wurde für verschiedenartige Dinge angewandt. Beispielsweise gab es in Hamburg ein, man würde es heute Sozialraumprojekt nennen, wo die Gestaltung einer Neubausiedlung auf diese Art und Weise beforscht und begleitet wurde in eben so einem Prozess, der sich laufend weiter anpasste. 1972 wurden an der Pädagogischen Hochschule Berlin 6 Forderungen formuliert in Bezug auf partizipative Forschung. Und zwar, dass die Problemwahl und Definition vorrangig nicht im Kontext, nicht vorrangig im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisziele passiert, sondern entsprechend den konkreten gesellschaftlichen Bedürfnissen. Also nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern zu gucken, was brauchen die Leute und was ist für die wichtig. Und zweitens, dass das Forschungsziel nicht ausschließlich darin besteht, soziologische, theoretische Aussagen zu überprüfen oder zu gewinnen, sondern darin, gleichzeitig prüfend und verändert in gesellschaftliche Zusammenhänge einzugreifen. Also es geht immer um Veränderungen, es geht immer darum, dass das, was geforscht wird, dass das wirklich auch den Leuten zugutekommt und ihnen nützt. Die dritte Forderung war, dass die im Forschungsprozess gewonnenen Daten nicht mehr als isolierte Daten an sich gelten, sondern als Momente eines prozesshaften Ablaufs interpretiert und dass sie ihren Sinn auf der theoretischen Ebene dadurch gewinnen, dass sie stets mit dem realen Prozess als Gesamtheit zusammengedacht werden und erhalten ihre Relevanz auf der praktischen Ebene als konstitutive Momente weiterer Prozessabläufe. Also ich lese das gerade vor, wie die das damals formuliert haben. Also die Daten sind nicht ein Wert an sich, sondern es geht immer darum, die mit den Bedürfnissen der Leute zu verbinden und eben das einen Moment in einem Ablauf zu sehen. Ja, die vierte Forderung war, die als Problem aufgenommene Situation wird als Gesamtheit, als soziales Feld angesehen, aus der nicht aufgrund forschungsimmanenter Überlegungen einzelne Variablen isoliert werden können. Also das ist eine sehr andere Vorgehensweise als die Variablenpsychologie, die wir so lernen, sondern es wird wirklich versucht, die Situation als Ganzes im Blick zu haben. Fünftens, die praktischen und theoretischen Ansprüche des Action Research verlangen vom Forscher, also damals war es noch nicht üblich, gendersensibel zu formulieren, also verlangen vom Forscher eine zumindest vorübergehende Aufgabe der grundsätzlichen Distanz zum Forschungsobjekt zugunsten einer bewusst einflussnehmenden Haltung, die von teilnehmender Beobachtung bis hin zu aktiver Interaktion der Beteiligten reicht. Also auch etwas völlig anderes, als es in anderen Forschungsansätzen gemacht wird. Und die sechste Forderung war, entsprechend soll sich auch die Rolle der Befragten und Beobachteten verändern, dass sie zu Subjekten im Gesamtprozess werden. Also wir gehen, wenn wir sonst forschen, immer davon aus, dass Dinge stabil sind, dass wir eine Situation erforschen und niemals, niemals, niemals wird in den Prozess eingegriffen. Das ist bei der Aktionsforschung oder Action Research anders. Moment. Diese partizipativen Ansätze wurden als unwissenschaftlich verpönt und gerieten jahrzehntelang in Vergessenheit. Allerdings finden sie in den letzten paar Jahren wiederum ihren Weg über die USA zurück nach Deutschland in Form der sogenannten partizipativen Forschung oder partizipatorischen Forschung, auf Englisch Participatory Research. Wichtige Personen, die das hier in Deutschland etablieren zurzeit, sind Hella von Unger von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die hat 2014 das Buch Partizipative Forschung, Einführung in die Forschungspraxis, veröffentlicht. Und außerdem Michael T. Wright von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Der hat ein Stufenmodell der Partizipation entwickelt. Die beiden haben relativ viel auch zusammen gemacht. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte auch sofort rein. Ja, sonst mache ich weiter. Oder wenn ich zu schnell bin, sagt auch ruhig Bescheid. Das Stufenmodell von Wright. In diesem Sinne bedeutet Partizipation Beteiligung mit Entscheidungsmacht. Und diese Entscheidungsmacht kann in unterschiedlichen Intensitäten erfolgen. Also Formen der Nichtpartizipation sind hier die Instrumentalisierung und die Anweisung. Das ist ganz unten. Ich glaube, man kann es lesen da hinten. Ne? Und Vorstufen der Partizipation stellen Information, Anhörung und Einbeziehung dar. Das ist ja noch nicht mitentscheiden. Insofern sind es niedrige Partizipationsstufen. Tatsächliche Partizipation beginnt bei Stufe 6 mit der Mitbestimmung, zum Beispiel über eine konkrete Projektgestaltung. Es folgen dann teilweise Entscheidungskompetenz, indem beispielsweise einzelne Projektteile in Eigenverantwortung umgesetzt werden, und schließlich Entscheidungsmacht. Da werden wesentliche Projektentscheidungen vorgenommen und die Macht der akademisch Forschenden ist reduziert. Die allerhöchste Stufe nach diesem Modell der Partizipation ist die Selbstorganisation. Hier sind die akademisch Forschenden nicht mehr beteiligt. Anwendung finden solche partizipativen Ansätze bisher insbesondere in der Erforschung von Lebenslagen benachteiligter Gruppen, beispielsweise Sexarbeitende, Menschen mit einer Behinderung, und es gibt es ziemlich viel auch in der Gesundheitsforschung. Gibt es Fragen soweit? Ja? Direkt zum Thema, können wir später die Folien? Die könnte ich zur Verfügung stellen. Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Hella von Unger und Tanja Gangarova haben zusammen mit der AIDS-Hilfe das Projekt PACOMI durchgeführt. Da gibt es auch ein Handbuch, das PACOMI-Handbuch, das kann man kostenlos sich bestellen oder im Internet auch runterladen. Dabei wurden 2008 bis 2011 in vier deutschen Städten, das waren Hamburg, Dortmund, Osnabrück und Berlin, sogenannte Fallstudien durchgeführt mit Community-Partnerinnen, wie sie das nannten. Damit sind gemeint Menschen aus Zielgruppen und Communities mit Migrationshintergrund. Also das war ja das Thema, es ging um HIV-Prävention für und mit Migrantinnen. Und gleichzeitig wurden sogenannte Praxispartnerinnen eingebunden aus dem Hilfesystem, also Fachleute, die beispielsweise in Beratungsstellen arbeiten und außerdem WissenschaftlerInnen. Das übergeordnete Ziel dieser Forschung war, HIV-Prävention für und mit Migrantinnen zu entwickeln und zu diesem Zweck partizipativ zu beforschen. Die konkreten Ziele und Vorgehensweisen in den einzelnen Fallstudien wurden mit den Beteiligten vor Ort gemeinsam festgelegt und im Zentrum stand, wie Hella von Unger das ausdrückt, das lokale Wissen der Praxis- und Community-Partnerinnen anhand von Erzählungen, Berichten, Zahlen, Fotodokumentationen und so weiter aus ihren Lebens- und Arbeitswelten zu sammeln und bestimmte Fragen auch durch Recherchen und Interviews zu vertiefen. Die haben Techniken angewandt, wie beispielsweise Community Mapping oder auch so Fotodokumentationstechniken, wo Fotos mit Audioaufnahmen verknüpft wurden, um bestimmte Merkmale und Ressourcen und auch Probleme dieser Communities zu visualisieren und zu analysieren. Und dann letztendlich auf die lokalen Gegebenheiten bezogen, Handlungsbedarfe zu identifizieren und auch Ziele für den Forschungsprozess festzulegen. Immer in gemeinsamer Zusammenarbeit dieser drei Gruppen, also der Wissenschaftlerinnen, der Leute aus den Communities und auch der Leute aus dem Hilfesystem. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, also in den verschiedenen Orten kamen sehr unterschiedliche Fallstudien zustande durch diesen Prozess. In Hamburg wurden beispielsweise afrikanische Peer-Researcher ausgebildet, die dann in den Communities eine Befragung zu HIV und AIDS durchführten. Und es ging so darum, das Sprechen über HIV und AIDS zu erleichtern, Präventionsangebote zu verbessern und auch Stigmata abzubauen. In Osnabrück haben die afrikanischen Community-PartnerInnen informelle Interviews durchgeführt, um herauszufinden, welche Bedeutung die Community für sie und andere Afrikanerinnen in dem eher ländlichen Bereich hat. Und daraus ergab sich dann die Notwendigkeit, dass sie selber Migrantinnenorganisationen gründen wollten. Also da hat sich direkt aus der Forschung auch gezeigt, was die Leute für Bedürfnisse haben und was ihre Lebenssituation verbessert. Und diese Art von Forschung ist darauf ausgerichtet, die Praxis zu verbessern und dass die Leute wirklich auch was davon haben, also möglichst konkret. In Dortmund wurden partizipative Maßnahmen entwickelt für und mit Personen, die in der Sexarbeit tätig sind und ursprünglich aus Bulgarien stammten. Es gab zwei Teilprojekte. Eins, da ging es um den weiblichen Straßenstrich. Da wurden Kochabende mit Sexarbeiterinnen durchgeführt. Und gleichzeitig gab es so eine teilnehmende Beobachtung, wo es Feldnotizen gab und Fotodokumentationen. Und parallel wurden mit männlichen Prostituierten wurden Community-Mapping-Verfahren durchgeführt, also auch diese Community zu beschreiben und darzustellen. In Berlin gab es drei Teilprojekte. Erstens wurden russisch und türkisch sprechende Community-Leader mithilfe von Expertinnen-Interviews befragt. Dann ging es um Männer, die Sex mit Männern haben. Die wurden auf Internetforen auf russisch und türkisch befragt. Und dann gab es noch ein Teilprojekt mit männlichen Prostituierten aus zentralen und europäischen Ländern, wo ein Gruppenverfahren durchgeführt wurde nach der Story-Dialog-Methode. Also nur, um mal so einen Überblick zu bekommen, welche Art verschiedene Projekte aus einem so einem Gesamtprojekt, also Unterprojekte, entwickelt wurden durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Community-Leuten. Von Hella von Unger verwendet den amerikanischen Ansatz der Community-Based Participatory Research und damit ist gemeint, dass die Mitglieder einer bestimmten, meist sozial und gesundheitlich benachteiligten, sogenannten lebensweltlichen Gemeinschaft partizipierend, also mitbestimmt in die Forschung eingebunden sind und eine Forschung umsetzen, die den Beteiligten und der Gemeinschaft nutzt und sie stärkt. Also die Forschung, die nach von Unger bezieht sich jetzt vor allem auf die Partizipationsstufen 6 bis 8, also die höheren Niveaus von Partizipation, das was sie, genau. Ja, ich mach mal weiter. im Sinne des Mitforscherprinzips einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts nach Morris Markert, auch er gendert damals noch nicht, sind partizipative Ansätze gut anschlussfähig an die kritische Psychologie. Eine Anwendung beispielsweise findet sich bei dem Berliner Projekt Selbstverständigen über Drogengebrauch, Prost. Das Projekt wird unter anderem von Christoph Wandreyer durchgeführt, der auch auf der Ferienuniversität vertreten ist. Vielleicht waren manche bei der Veranstaltung von ihm. So viel erstmal dem Einführungsteil zu partizipativer Forschung. Hat jemand jetzt eine Frage? Geht das Tempo so oder bin ich zu schnell? Gut, also keine Beschwerden, dann mache ich weiter. Ja? Und zwar, mir ist noch nicht so ganz klar, wie das dann abläuft. Also ob die Forschung sozusagen, ob die Vorstellung, was da genau geforscht werden soll, oder ob das dann wirklich gemeinsam sozusagen entwickelt wird und wie sowas gemacht wird. Also das hängt von dem Partizipationsniveau ab. Also beispielsweise eine Anhörung wäre zumindest eine Vorstufe von Partizipation, dass da jemand irgendwas plant. Beispielsweise wird eine Behandlungsrichtlinie zu irgendeinem Krankheitsbild entwickelt und dann werden Selbsthilfegruppen angehört. Das wäre so eine Vorstufe von Partizipation. Auf einer höheren Stufe von Partizipation können die Leute, die von dieser Forschung betroffen sind oder auf die sich das bezieht, mitbestimmen. Und je höher das Niveau der Partizipation ist, desto stärker haben die Leute selber Einfluss auf die Inhalte und die Methoden und die Ziele und die Vorgehensweisen. Also man kann es so machen, man kann es so machen. Und auf jeden Fall, je nachdem, wie man so eine Forschung konzipiert, ist es ein unterschiedliches Niveau von Partizipation. Und das allerhöchste Niveau wäre, Leute zu befähigen, die Dinge zu beforschen, die ihnen wichtig sind in Bezug auf ihre Lebenslagen und wo sie das praktisch in Eigenregie letztendlich selber machen können. Hat das die Frage beantwortet? Ja. Okay, noch eine Frage? Gut, dann mache ich weiter. Ja, ich sage jetzt etwas im Folgenden zur Lebenssituation von Transmenschen in Deutschland, weil sich das Beispiel darauf bezieht und ich nicht weiß, wie weit die Anwesenden hier in dem Thema drin sind, einfach um alle so ein bisschen mit reinzuholen. Das Problem für Transmenschen ist, dass das Zweigeschlechtersystem sehr starr ist, auch wenn das oft vielleicht nicht so aussieht und Varianten und Abweichungen von dieser Zweigeschlechterordnung im Grunde nicht vorsieht. Allerdings ist dieser Raum zwischen den Geschlechtern doch recht vielfältig und umfasst sehr unterschiedliche Identitäten. Ich möchte nicht sehr tief darauf eingehen, sondern vor allem einfach die Komplexität verdeutlichen. Der Begriff Transsternchen umfasst als Oberbegriff verschiedenste Identitäten und Lebensweisen von Menschen, die sich dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht oder auch nur eingeschränkt zugehörig fühlen. Das ist jetzt die äußere Markierung auf der Folie. Und das Sternchen soll dabei als Platzhalter dienen für verschiedene Möglichkeiten von Selbstdefinition. Also Bezeichnungen, die diese Menschen selber wählen oder die andere ihnen zuschreiben, sind Transgender, was auch manchmal synonym für Trans mit Sternchen verwendet wird, oder Transident oder Transsexuell, Transmann, Transfrau, Transvestiten, Crossdresser und so weiter. Manche Transpersonen möchten sich äußerlich so weit wie möglich ihrem Identitätsgeschlecht angleichen und streben möglicherweise auch eine dauerhafte Transition mithilfe medizinischer Maßnahmen an. Das bezieht sich vor allem auf die innere Markierung auf der Folie. Und vielen Transmenschen oder den meisten ist es wichtig, im Alltag zu passen. Das bedeutet, dass sie von Außenstehenden als dem Identitätsgeschlecht zugehörig wahrgenommen werden. Viele Transpersonen leben nach der Transition, sofern es ihnen möglich ist, stealth, das bedeutet verborgen. Und in diesem Zusammenhang heißt das, dass sie nicht mehr als Transperson erkennbar sein möchten. Das bezieht sich nicht auf alle, aber es ist bei relativ vielen der Fall. Und ein möglicher Grund ist auch, dass sie Diskriminierung vermeiden möchten oder aber auch, dass sie für sich den Prozess der Transition als abgeschlossen begreifen. Sie sind dadurch durch Paragraph 5 des sogenannten transsexuellen Gesetzes geschützt. Das ist der Paragraph, der sich auf das Offenbarungsverbot bezieht. Dann wiederum gibt es Transmenschen, die sich als zwischen den Geschlechtern stehend erleben oder die sich auch nicht einem Geschlecht zuordnen wollen. Ich habe die hier auf dieser Linie angeordnet. Da gibt es sehr vielfältige Bezeichnungen, beispielsweise genderqueer oder weder noch. Dann gibt es wiederum Menschen, die sich auf irgendeine Weise nicht geschlechterrollenkonform, wenn man das so nennen möchte, verhalten, wie zum Beispiel Metrosexuelle oder Butch-Lesben oder Tunten, die sich aber nicht selber diesem Umbrella-Term Trans zuordnen würden. Die Grenzen zwischen diesen einzelnen Gruppen sind fließend und auch diese Übersicht hat jetzt nicht unbedingt den Anspruch, richtig zu sein, sondern es geht eher darum, so ein bisschen das zu verdeutlichen, wie komplex das ganze Gebiet ist. Ja, Menschen, die bei ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht bleiben, werden im Vergleich mit Transmenschen häufig als Cisgender bezeichnet. Also Trans bedeutet, die Silbe bedeutet jenseitig und Cis bedeutet diesseitig, um das zu verstehen, woher der Begriff kommt. Dann gibt es wiederum intersexuelle Menschen, die im Gegensatz zu Trans- oder Cis-Menschen körperliche Ähnlichkeiten mit beiden, dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht, aufweisen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, worum es heute auch nicht geht. Dabei ist die Geschlechtsidentität, also das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, unabhängig von der sexuellen Orientierung, also dem sexuellen Begehren. So verstehen sich viele Transpersonen als schwul oder lesbisch oder bi oder pansexuell, was immer noch häufig zu Irritationen führt bei anderen Menschen oder auch damit zu zusätzlicher Diskriminierung oder auch zu Ausschlüssen von Transpersonen aus schwulen und lesbischen Communities führen kann. Die beschriebene Vielfalt von Identitäten ist unter den gesellschaftlichen Bedingungen der Heteronormativität im binär ausgerichteten Geschlechtersystem nicht vorgesehen. Trans können oder wollen den Erwartungen, die die Gesellschaft aufgrund des ihnen zugeschriebenen Geschlechts an sie richtet, nicht entsprechen. Und dies führt häufig zu Vereindeutigungsdruck in Richtung eines der beiden Geschlechter und auch dazu, dass sie in ihrem Alltag vielfältigen transfeindlichen Diskriminierungen ausgesetzt sind, bis hin zu sogenannten Hassverbrechen, Hate Crimes. Ich möchte das jetzt auch hier nicht weiter vertiefen. Falls Leute da Interesse haben, können wir das in der Diskussion gerne machen. Ich wollte jetzt eher nochmal auf die psychologischen Aspekte kommen. Und zwar, dass diejenigen Trans, die eine Transition im medizinischen und oder auch rechtlichen Rahmen anstreben, müssen eine Pathologisierung durch die psychiatrische Diagnose Transsexualismus, so wird die genannt, in Kauf nehmen. Allerdings wird diese mit dem derzeitigen Hilfesystem verbundene Fremdbestimmung von vielen Transmenschen als zusätzlich belastend erlebt, nämlich dass sie von bürokratischen Entscheidungen abhängig sind, durch das Rechtssystem, Begutachtungsverfahren durchlaufen müssen, Psychotherapien durchlaufen müssen, ohne möglicherweise einen Bedarf nach Psychotherapie zu haben und auch Probleme haben, zum Teil Maßnahmen von den Krankenkassen finanziert zu bekommen. Und eben diese unabhängig vom individuellen Beratungsbedarf geforderten psychiatrischen bzw. psychologischen Begutachtungen werden als sehr belastend erlebt und die Rolle der Psychologie als Gatekeeper und Instrument der Disziplinierung wird von den davon Betroffenen häufig kritisiert. Hinzu kommt, dass es ihnen häufig von sogenannten Expertinnen, insbesondere aus dem Bereich der Medizin und Psychiatrie oder Psychologie, wird ihnen oft ihr Wissen über sich selber abgesprochen. Und nach wie vor gibt es nur sehr wenige auf die speziellen Bedürfnisse von Transmenschen zugeschnittene, parteiliche und sogenannte transakzeptierende Unterstützungs- und Beratungsangebote. Ich komme jetzt zur Lebenssituation, zur spezifischen Lebenssituation von Transjugendlichen. Und zwar, da ist die Problematik nochmal deutlich zugespitzt bei Transkindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, indem Jugendliche und Kinder sowieso sehr viel geringere Möglichkeiten der Selbstbestimmung haben als Erwachsene. Und das natürlich bei Menschen, deren geschlechtliches Empfinden nicht den üblichen Normen entspricht, noch viel stärker gegeben ist. Und die Bezugssysteme oft krisenhaft reagieren, also die Familie, Freunde, in der Schule. Und für Kinder und Jugendliche sind bei medizinischer Versorgung oder auch im Rechtssystem sehr viel höhere Hürden noch angelegt als für erwachsene Transmenschen. So sehen sich beispielsweise nur sehr wenige ÄrztInnen in der Lage, Hormonblocker zu verschreiben oder geschlechtsangleichende Maßnahmen bei unter 18-Jährigen durchzuführen. Selbst dann nicht, wenn eine informierte Einwilligungsfähigkeit der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen besteht. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Transkindern und Jugendlichen sind nach wie vor rar. Und abseits der klinischen Forschung gibt es nur sehr wenige Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch einen lebensweltlichen Bezug und möglicherweise auch einen queer-theoretischen Hintergrund verfolgen und auch eine nicht binarisierende, nicht pathologisierende und emanzipatorische Perspektive haben. Außerdem gibt es auch kaum öffentlich zugängliche Berichte und Selbstbeschreibungen über Selbstverständnisse von Transjugendlichen und jungen Erwachsenen. Und die wenigen, die vorhanden sind, stammen hauptsächlich aus Nordamerika. Insbesondere Jugendliche, die mehrfach Diskriminierung ausgesetzt sind, wie beispielsweise Transjugendliche of Color, leiden unter besonderem Diskriminierungsdruck. Wenn es überhaupt Bilder von Trans gibt in den Medien oder auch in der medizinischen oder psychologischen Fachliteratur, sind sie sehr oft auf das Zweigeschlechtersystem bezogen, also binär, und verfolgen oft einen psychopathologisierenden, stigmatisierenden oder auch manchmal sensationslüsternden Blick von außen und haben oft wenig mit dem individuellen Geschlechtsempfinden und der erlebten alltäglichen Realität der Jugendlichen zu tun. Das wird von diesen zu Recht kritisiert. In Deutschland existieren bisher nur 2 Veröffentlichungen, wo Transkinder und Jugendliche selbst befragt wurden und sich nicht auf Stellvertreterinnen Meinungen von Eltern, TherapeutInnen oder auch Beratungseinrichtungen bezogen wird. Ja, inzwischen rückt aber auch die Gruppe der Transjugendlichen ins Bewusstsein und auch hier gibt es erste Ansätze von community-basierten Projekten. Beispielsweise gab es in Ontario in Kanada ein Projekt, das hieß Transpuls. Das war so ein Gesundheitsprojekt. Gibt es Fragen? Sonst würde ich jetzt weitermachen mit dem Forschungsprojekt. Könnt ihr noch? Gut, dann mache ich mal weiter. Im Vorfeld, also ich komme jetzt zur partizipativen Forschung am Beispiel einer Interviewstudie für und mit jungen Transmenschen, die Begleitforschung zum Jugendprojekt Trans ja und. Im Vorfeld der Gründung des Bundesverband Trans, BVT, konnten über das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Gelder beantragt werden. Mit denen wurde Trans ja und, das ein Projekt für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung von jungen Trans ins Leben gerufen. In Deutschland ist Trans ja und das erste Projekt, das sich für die Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung von jungen Trans und Menschen, die sich als geschlechtlich vielfältig erleben, einsetzt. Die Umsetzung des Projektes wird durch das queere Jugendnetzwerk Lambda als Träger der Jugendhilfe unterstützt. Innerhalb des Projekts fanden 2015 insgesamt 4 Empowerment-Medienworkshops für Transjugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren statt. Und zwar in 4 großen Städten. Im Norden, das war Hamburg. Im Osten, das waren Berlin und Chemnitz. Und im Westen, das war Essen. Statt. also von Deutschland statt. Und außerdem gab es noch ein bundesweites Vernetzungstreffen für LeiterInnen von Transjugendgruppen. Die Workshops wurden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Trans- bzw. LGBT-Jugendgruppen durchgeführt. Und die in den Workshops verwendeten Methoden waren beispielsweise Trickfilm und Spoken Word. Also Methoden, sich kreativ mit der eigenen Geschlechtlichkeit und dem eigenen Empfinden und Erleben auseinanderzusetzen und das auch in irgendeiner Form kreativ umzusetzen. Ich weise an der Stelle darauf hin, dass in diesem Jahr noch es einen Workshop gibt, und zwar vom 8. bis 9. Oktober gibt es einen Trickfilm-Workshop in Hannover. Hier gibt es so blaue Flyer und Aufkleber, falls sich irgendjemand dafür interessiert oder jemanden kennt, der da vielleicht gerne hinfahren möchte. Im Zusammenhang mit dem Medienworkshop fand Begleitforschung statt zur Lebenssituation von Transjugendlichen. Und dabei wurden im Anschluss an die Workshops mit den Teilnehmenden leitfadengestützte Fokusgruppeninterviews durchgeführt. Die Teilnahme an den Workshops und am Forschungsprojekt war jeweils freiwillig und voneinander unabhängig. In dem Forschungsprojekt sollten die Jugendlichen bezüglich ihrer Lebensentwürfe und Bedürfnisse selber zu Wort kommen und befragt werden, was sie sich von der Gesellschaft und ihren Institutionen wünschen, um selbstbestimmt und selbstverständlich in ihrem Identitätsgeschlecht leben zu können. Der Forschungsansatz folgt dabei einem depathologisierenden Paradigma, also ab von dem medizinischen Diskurs. Und die Forschungsergebnisse von TransjaUND sollen den Entscheidungstragenden aus Politik, Medizin, Psychologie und so weiter vorgelegt werden, um auf eine Verbesserung der Lebenssituation von jungen Trans hinzuwirken. Die Äußerungen eines Teilnehmers zitierend haben wir die Studie »Wie ein grünes Schaf in einer weißen Herde« genannt, Lebenssituation und Bedarfe von jungen Transmenschen in Deutschland. Und im Untertitel Forschungsbericht zu TransjaUND als gemeinsames Jugendprojekt des Bundesverband Trans und des Jugendnetzwerks Lambda. Auf dem Deckblatt sind neben unseren Namen die fiktiven Namen der Teilnehmenden genannt, die sich selber ausgesucht haben. In Deutschland, im Transjugendbereich einmalig, basiert die Studie auf einem partizipativen Peer-Forschungsansatz, bei dem die klassische Trennung zwischen Forschenden und Beforschten aufgehoben wird. Ihr könnt jetzt auch nochmal gucken, während ich weiter vortrage, wo ihr das so auf den Partizipationsstufenniveaus einordnet, was wir da gemacht haben. Der PIA-Ansatz ins Deutsche übersetzbar mit Ansatz der Ebenbürtigen, also Menschen gleicher oder ähnlicher Herkunft und Lage, wird in der Studie auf dreifache Weise umgesetzt. Erstens wurde das Forschungskonzept mit engagierten jungen Trans im Umfeld des Bundesverband Trans abgestimmt und der Zugang zur Teilnahme wurde so voraussetzungsarm wie möglich gestaltet. Dabei war wichtig, dass das Konzept seinem Selbstauftrag gemäß flexibel war und um sich auch den aus dem Forschungsprozess ergebenden Bedürfnissen anzupassen. Es hat versucht, größtmögliche Intersektionalität umzusetzen, also es sollten möglichst vielfältige Perspektiven, Hintergründe und auch Mehrfachdiskriminierungen der Teilnehmenden Berücksichtigung finden. So war die Einladungspraxis der Workshops niederschwellig und die Teilnahme kostenfrei möglich und darüber hinaus war ein Fahrtkostenzuschuss und eine kostenlose Übernachtung im Hostel möglich, um Benachteiligung aufgrund von finanziellen Gegebenheiten zu verhindern. Das transsensible und ebenfalls transqueere Peer-Trainerinnen-Team, das die Workshops anleitete, war zweisprachig, also Deutsch und Englisch, und außerdem beherrschten sie die Gebärdensprache. Alle Workshop-Räume und Toiletten waren rollstuhlgerecht und nicht geschlechtlich binär gekennzeichnet. Zweitens konnten Transmenschen die Studie sowohl inhaltlich als auch im Verlauf mitgestalten. Der Gesprächsleitfaden, den ich später vorstelle, war mit Mitgliedern aus der Trans-Community besprochen und adaptiert worden. Und als Prätest wurde ein Probeinterview mit einer Transperson geführt und deren Anregungen bei der Gestaltung des Leitfadens und der weiteren Interviews umgesetzt. Die an der Gruppendiskussion teilnehmenden Transjugendlichen und jungen Erwachsenen brachten ihre lebensweltlichen Erfahrungen ein. Darüber hinaus erhielten sie durch Gegenlesen des Forschungsberichts eine Feedbackmöglichkeit. der Selbstbestimmung der Teilnehmenden über die Forschungsergebnisse wurde in diesem Prozess Schritt Vorrang vor der Interpretation der AutorInnen eingeräumt. Auf diese Weise konnten die Teilnehmenden direkt auf die Forschungsergebnisse Einfluss nehmen und haben dadurch Selbstermächtigung erfahren, und zwar Selbstermächtigung als die Fähigkeit zur Bestimmung über das eigene Leben und die Äußerung über das eigene Leben. Dieses methodische Vorgehen war mit den Jugendlichen im Rahmen dieser Gruppendiskussion vorgestellt worden und den Bedarf nach weiterer Beteiligung oder auch einer Veränderung des geplanten Forschungskonzepts haben sie nicht gesehen. Drittens positionieren sich die AutorInnen der Studie als Teil der Trans-Community, also entweder als Transperson oder als Zugehörige bzw. AktivistInnen. Und zugleich positionieren sie sich als WissenschaftlerInnen, die mit den aktuellen Diskussionen und auch der Geschichte der Community vertraut sind. Dadurch, dass die Forschung von wissenschaftlich ausgebildeten Mitgliedern oder Zugehörigen der Trans-Community durchgeführt wurde, wirkte deren Involviertsein in das Feld Vertrauensbildung und könnte möglicherweise bestehende Vorbehalte bzw. auch Zugangsbarrieren bei den Teilnehmenden aufheben. Dieses Kontextverständnis war auch bei der Auswertung hilfreich und ermöglichte, das damit verbundene Wissen hermeneutisch interpretativ für die Forschung zu nutzen. Ziel der Studie, Okay, das kommt gleich noch, aber es war so, dass es diese Empowerment-Workshops gab und die Trainerinnen waren die, diese Workshops durchgeführt haben, also wo sie Spoken Word gemacht haben oder Filme gedreht, diese Sachen. Und die Forschung war im Anschluss an die Workshops und war freiwillig. Also es gab Leute, die nur die Workshops mitgemacht haben und kein Interesse an der Forschung hatten, die sind dann nach Hause gegangen und die noch Lust hatten, die sind dabei geblieben. Und einige haben sich auch erstmal die Informationen angehört, beispielsweise, und sind dann weggegangen. Und die Trainerinnen waren bei der Forschung nicht dabei. Die haben diese Workshops durchgeführt, aber das war so ein in sich verschränktes Konzept. Also von den Empowerment-Workshops und daran angeschlossen die Forschung, die auch das Ziel des Empowerments hat. Die ForscherInnen waren dann wer? Die ForscherInnen, das war mein Kollege Ann Sauer und ich. Wir beide. Also wir sind beide sehr stark engagiert in dem ganzen Projekt. Ja, beantwortet das die Frage? Noch mehr Fragen an der Stelle? Ja? Ist dann die Zugehörigkeit, also der Punkt 3, dass die Zugehörigkeit gewonnen muss, um eine partizipative Forschung durchzuführen, oder ist es nur ein Pluspunkt, weil es die Vertrauensbasis Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten, partizipative Forschung zu machen, auf verschiedenen Partizipationsstufen. Und wir haben versucht, möglichst hohe Partizipationsstufe zu erreichen, indem wir so verschiedene Ebenen der Partizipation verwendet haben. Und das sind diese verschiedenen Ebenen, die ich da gerade vorgestellt habe. Also dass auch Forschende, die Forschenden selber aus dem Feld kommen, indem sie engagiert sind und auch über Community-Wissen verfügen. Und gleichzeitig wurden auch weitere ExpertInnen aus der Community in das Konzept einbezogen und es wurde auch versucht, die Leute, die selber an den Interviews als ExpertInnen in ihrer eigenen Sache teilgenommen haben, auch so weit es wie möglich einzubeziehen. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Also das war die Art, wie wir das umgesetzt haben. Man hätte es auch anders umsetzen können. Aber ich stelle das nur so vor, wie wir es gemacht haben. Also als ein mögliches Beispiel von vielen Möglichkeiten. Okay, mache ich mal weiter. Ziel der Studie war das Empowerment der jungen Trans und auch die Stärkung sowohl einerseits der individuell an den Interviews Teilnehmenden als auch der Community als Ganzes. Und die in der Studie verwendete partizipative Aktionsforschung wurde weniger als eine Methode verstanden, sondern als eine grundsätzliche Haltung, die die Forschung auch, also wo Forschung selber als Methode der politischen Intervention gesehen wird. In diesem Sinne ist es wesentlich, dass die Teilnahme der Studie eben den Teilnehmenden selber nutzen soll, beispielsweise indem sie sich in ihrem geschlechtlichen Empfinden anerkannt fühlen und auch durch das darüber sprechen weniger isoliert möglicherweise. Und darüber hinaus sollen die Ergebnisse auch für andere junge Transpersonen hilfreich sein, indem sie ihre Lebenswelten oder Ausschnitte aus ihren eigenen Lebenswelten in den Interviews möglicherweise wiederfinden und auch in den Empfehlungen, die am Ende herauskamen, wiedergespiegelt sehen. Und im Dritten ist es zu hoffen, dass auch die Forschung mit ihren Ergebnissen zu einem kleinen Teil der Verbesserung der Lebenssituation von jungen Trans beiträgt. Das ist zumindest unser Wunsch. Und umgesetzt werden soll das auch dadurch, dass die Forschungsergebnisse in einer möglichst verständlichen Sprache veröffentlicht werden, dass die Veröffentlichung, also das ist der Forschungsbericht kostenlos zugänglich ist über die Homepage von Transia und so für möglichst viele Leute zugänglich sein soll. Ich sage jetzt was zur Forschungsethik und zum Datenschutz des Projektes. Die Jugendlichen haben vorher ihre informierte Zustimmung gegeben und also sie wurden aufgeklärt über das Projekt und haben dann unterschrieben, dass sie sich damit einverstanden erklären und dass sie anonymisiert in einer Gruppensituation befragt werden mit Leitfragen und bei den Minderjährigen naja, ist ja manchmal auch einfach eine schwierige Lage. Also die Minderjährigen, bei denen haben wir die Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten genommen. Und die Einwilligungserklärungen waren in einfacher, möglichst jugendgerechter Sprache und wurden gleichzeitig nochmal mündlich vorgetragen. Und auch das Ziel und der Forschung, das wurde alles vor Beginn der Interviews hergestellt. Und die Teilnehmenden hatten zu diesem Zeitpunkt und zu jedem Zeitpunkt danach eben bis zur Berichtsveröffentlichung die Möglichkeit, Fragen zu stellen beziehungsweise auch aus dem Forschungsprozess auszusteigen. Und für die vorherige informierte Zustimmung haben wir uns an den ethischen Standards der soziologischen und psychologischen Forschung, also von zwei Fachgesellschaften, orientiert. Die Wortbeiträge der Teilnehmenden wurden aufgezeichnet und anonymisiert verschriftlicht. Und dabei wurden den Teilnehmenden jeweils ein selbstgewählter fiktiver Name zugeordnet, sodass auch die Texte der Interviews nachher nicht sich auf einzelne Personen zurückführen lassen. Und alle Daten werden von den Forschenden aufbewahrt und dritten nicht zugänglich gemacht oder weitergegeben. Und die Tonaufnahmen werden nach Projektende entsprechend wissenschaftlicher Standards gelöscht. Im Projekt gab es eine Ansprechpartnerin zu allen Fragen des Datenschutzes. Mit der war auch das Datenschutzkonzept abgestimmt und alle Teilnehmenden hatten ihre E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer, um sich jederzeit mit Fragen an sie wenden zu können. Das hat allerdings niemand genutzt. Ich sage jetzt was zur Stichprobe, also zu den Studienteilnehmenden. Im Anschluss an diese 4 Medien-Empowerment-Workshops konnten an 3 der 4 Orte Fokusgruppen von jeweils 5, also insgesamt 15 Teilnehmenden, durchgeführt wurden. An einem Ort hatte sich nur eine Person gemeldet, insofern kam dann keine Gruppe zustande. Und es war auch so, dass einige Transjugendliche aus anderen Orten angereist waren, um an diesen Workshops teilnehmen zu können. Die Interviews haben zwischen 69 und 102 Minuten gedauert. Von den 15 Teilnehmenden an den Fokusgruppen waren 14 bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht und eine Person dem männlichen Geschlecht zugewiesen worden. Eine soziale Transition und Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität, die nicht notwendigerweise binär sein musste, hatten alle der Teilnehmenden in unterschiedlichen Ausprägungen unternommen bzw. wünschten sich das für sich. Die Altersstruktur der Teilnehmenden lag also an den Fokusgruppen lag zwischen 14 und 26 Jahre, im Durchschnitt 20 Jahre. Das kann man hier auch nochmal sehen, wie das verteilt ist. Die verschiedenen Farben sind die verschiedenen Interviews. Die Feedbackmöglichkeit wurde von einem Drittel der jungen Teilnehmenden genutzt. 4 Teilnehmende gaben positive Rückmeldungen. Von diesen 4 haben auch 2 eigene Änderungswünsche eingebracht, wobei das ausschließlich Änderungen, so sprachliche Glättungen der eigenen Aussagen waren. Also wenn man frei formuliert, spricht man ja kein Schriftdeutsch und das haben einige noch mal ein bisschen verändert. Und es waren Rechtschreibkorrekturen, also niemand von den Leuten, die sich da eingebracht haben, hat sich grundsätzlich da stärker in den Prozess eingebracht, was wir uns ein bisschen gewünscht hatten. Und eine 5. Person gab die Rückmeldung, dass sie aus Zeitmangel nicht in der Lage war, sich da weiter einzubringen. Ist da eine Wortmeldung? Nee, ne? Nee, ist nicht. Ja, gibt es Fragen an dieser Stelle?